Die Zeit drängt. Ganz starke Kräfte sind in ihrem Schicksal in Bewegung geraten und ihr Leben könnte bald eine große, eine gigantische Verwandlung erfahren. Und all das sollte in den kommenden Wochen oder sogar in den nächsten Tagen geschehen. Meine Vorhersagen verwirklichen sich immer in einem eher kurzen Zeitraum. Also, was hat es mit dieser Verwandlung auf sich? Ist sie eher positiv? Ist sie negativ? Wenn ich jetzt diese Frage stelle, möchte ich Ihnen antworten, je nachdem. Je nachdem, ob Sie auf meine Ratschläge hören und sie befolgen oder ob Sie nicht auf mich hören. Aber wenn Sie hier sind, vor mir, dann möchten Sie mir wohl zuhören oder etwa nicht. Hören Sie mir also gut zu. Hören Sie mich aufmerksam an. Ich habe Ihnen schon gesagt, was ich mit Ihnen erlebt habe, ist mir in meinem ganzen Leben als Medium nicht passiert. Noch nie. 3 Karten sind mir aus meinem Tarotspiel gefallen, als ich es für Sie aus der Box genommen habe. 3. Wo ich doch im Allgemeinen besonders Acht gebe, da es sich um ein wirklich magisches Spiel handelt. Ein Spiel, mit dessen Hilfe ich zahlreichen Menschen helfen und sie sogar retten konnte. Diese 3 Karten, die auf den Teppich in meinem Beratungsstudio fielen, waren ein Zeichen, das mir für Sie gesendet wurde, als ich mein Tarotspiel für Sie herausgenommen hatte. Diese 3 Karten waren nicht zufällig herausgefallen, das können Sie sich vorstellen. Den Beweis erhielt ich im Übrigen in den folgenden Sekunden, als ich sie in die Hand nahm und umdrehte. Es erschien mir eine Reihe blitzartiger Visionen, die mir alles erklärten, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und vor allem ihre Zukunft. Sie fragen sich, wie das möglich ist. Dann folgen Sie meinen Ausführungen, ich werde Ihnen sagen, was ich über Sie gesehen habe. Die erste Karte, die ich drehte, der Einsiedler, zeigte mir eine recht schwierige Kindheit und Jugend, die sie verlebten. Ich sah familiäre Probleme, versteckte Dinge, Unausgesprochenes, Konflikte und viel, viel Einsamkeit. Ich habe auch einen Mangel auf emotionaler Ebene und schmerzhafte Fragen wahrgenommen, die sie bis heute verfolgen. Und gesundheitliche Probleme oder vielleicht Unfälle, ich weiß nicht. Die 2. Karte, der Gehängte, zeigte mir ihren Eintritt in das Erwachsenenalter und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit als unaufhörliche Aufeinanderfolge von Schwierigkeiten aller Art. Ich sah Gefühlsprobleme, Lügen, Betrug und diese gigantische Einsamkeit, die sie de facto niemals verlassen hat. Ich habe auch erhebliche finanzielle Probleme, und zwar bis jetzt, gesehen. Dann sah ich, dass sie gezwungen waren, auf eine Leidenschaft zu verzichten, die sie hatten und die ihnen das Leben hätte bescheren können, von dem sie träumten. Das alles sagt ihnen etwas, denke ich, oder nicht? Aber weiter fahren wir fort. Die 3. Karte, die ich drehte, die Sonne, kündigt einen Bruch mit allem, was sie erlebt haben, an. Die Sonne ist eine energiegeladene Karte, die für die kommenden Wochen oder sogar Tage eine große, gigantische Verwandlung in ihrem Leben voraussagt. Nun, die Frage, die man sich zu dieser großen Verwandlung stellen muss, ist, ob sie negativ oder positiv ausfällt. Die Sonne erwärmt zwar den Körper und das Herz, kann aber auch alles verbrennen, was ihr begegnet. Und nicht nur die Schwierigkeiten. Um ihre positive Energie zu nutzen und sich vor ihren glühenden Verbrennungen zu schützen, muss man daher Vorkehrungen treffen. Ich kann Ihnen helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich kenne in der Tat die Mittel, die positiven Energien zu sammeln, zu bündeln und zu nutzen, die sich zweifellos in Ihrem Schicksal zeigen werden. Ich kenne auch Mittel, sich wirkungsvoll vor allem vor den negativen Energien zu schützen. Dennoch behalten Sie Ihre Freiheit angesichts der großen, schicksalshaften Bewegungen, die sich unverzüglich in Ihrem Leben ergeben werden. Ich sage Ihnen klar und deutlich, Sie haben die Wahl. Entweder hören Sie auf mich, Sie verbrennen alles, was in Ihrem Leben negativ ist, und treten in das Licht einer Wiedergeburt ein. Oder Sie lassen sich überschwemmen vom zerstörerischen Feuer ihrer Leiden und ihr Leben läuft Gefahr, noch etwas schwieriger zu werden. Nun sind sie also am Scheideweg angelangt. Die Analyse ihres Horoskops bestätigt das im Übrigen bis ins Letzte. Was sie auch tun, sie kommen nicht drum herum. Ihr Leben muss sich ändern. Und unter uns, dann sollte sich zum Besseren ändern, oder nicht? Das ist doch logisch. Zu mir können Sie Vertrauen haben. Sie wissen, dass ich Ihnen helfen kann, Ihr Leben zum Positiven zu ändern. Aber die Zeit drängt. Ich muss Ihnen unverzüglich diese Mittel liefern, von denen ich sprach, damit Sie nicht die Kehrtwende Ihres Lebens verpassen. Um sie zu erhalten, Klicken Sie auf das Fenster, das unten in Ihrem Bildschirm erschienen ist. Ich habe für Sie eine kleine persönliche Unterstützungserklärung vorbereitet, die Sie mir bloß heute zurücksenden müssen. Sobald ich diese Erklärung erhalten habe, werde ich Ihnen drei Dinge senden. Erstens eine Roadmap, die Sie schon in den nächsten Tagen benötigen, um erfolgreich auf diesen Weg des Lichts zu ziehen, der sich Ihnen bietet. Zweitens einen hervorragend wirkungsvollen Schutztalisman. Er gehört seit über 100 Jahren meiner Familie. Ich werde ihn für Sie magnetisieren und erklären, wie Sie ihn einsetzen. Drittens, eine völlig unfehlbare und wunderbar einfache Methode, mit der Sie das Glück anziehen und negative Einflüsse abwehren, die sich ab morgen in Ihrem Schicksal zeigen werden. So bleiben Ihnen nur 3 Sekunden, um über Ihre nächste Zukunft zu entscheiden. Treffen Sie nicht die falsche Entscheidung, vertrauen Sie mir und klicken Sie schnell auf das Fenster, das nach wie vor geöffnet ist, dort unten auf dem Bildschirm. Dann also, bis gleich.